Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now I told you that today we'll talk about something interesting. Ich habe euch ja gesagt, dass wir heute über etwas Interessantes sprechen werden. So look, we've talked about sexual immorality. Wir haben bereits über sexuelle Unmoral gesprochen. We've talked about provoking God. Wir haben darüber gesprochen, Gott zu provozieren. Talking about idolatry. Wir haben über Götzendienst gesprochen. And now Paul puts something into all of these terrible sins one more thing. Jetzt fügt Paulus zu all diesen schrecklichen Sünden noch etwas hinzu. What's that thing? Was ist es? Oh, it has to be one of those other really bad and evil sins that he just mentioned. Oh, es muss eine dieser anderen wirklich schlimmen und bösen Sünden sein, die er gerade erwähnt hat. Maybe murder. Vielleicht Mord. Or child abuse. Oder Kindesmissbrauch. Well, let's see what he puts in there. Mal sehen, was er da eingefügt hat. And, oh, it is a bad one. Oh, es ist etwas Schlimmes. A really terrible one. Etwas wirklich Schreckliches. Has to be bad because it's put in the category with sexual immorality, with testing God and with even idolatry. Es muss schlimm sein, denn es wird in dieselbe Kategorie gestellt wie sexuelle Unmoral, das Testen Gottes und sogar schlimmer Götzendienst. Well, let's read it. Dann lass es uns lesen. And we must not embrace their ways by complaining. Vers 10. Und wir sollen ihre Wege nicht nachahmen, indem wir uns beklagen. Grumbling with discontent, as many of them did. Und vor Unzufriedenheit murren, wie viele von ihnen es taten. And they were killed by the destroyer. Und vom Verderber getötet wurden. Think about this. Denk darüber nach. So God is putting complaining into the same category with all these other terrible sins. Gott stellt also das Klagen, das Murren in dieselbe Kategorie wie all diese anderen schrecklichen Sünden. So the destroyer destroys people who complain. Der Verderber vernichtet also Menschen, die sich beklagen. Listen to me. Complaining is a really awful sin. Hör mir zu. Jammern ist eine wirklich schreckliche Sünde. God does not like it and tell you why. Gott mag es nicht und ich sage dir warum. I mean, there are several reasons. Da gibt es mehrere Gründe. But number one, complaining is a sign of total unbelief. Erstens ist Jammern ein Zeichen von totalem Unglauben. So you do not believe that God is a good God who takes care of you. Du glaubst nicht, dass Gott ein guter Gott ist, der sich um dich kümmert. You do not believe that everything works together for your good. Du glaubst nicht daran, dass alles zu deinem Besten geschieht. Secondly, zweitens, it is a smack into the face of Jesus. Ist es ein Schlag ins Gesicht von Jesus. Look, the Bible literally says Christ was with them. Die Bibel sagt wörtlich, Christus war mit ihnen. If Christ is with you and Christ saved you and Christ provides for you and Christ cares for you, why do you still complain? Wenn Christus mit dir ist, wenn Christus dich gerettet hat, wenn Christus dich versorgt und wenn Christus sich um dich kümmert, warum beklagst du dich dann noch? You know, can you imagine how hurtful that must have been to the Lord? Kannst du dir vorstellen, wie verletzend das für den Herrn gewesen sein muss? He did so much for them. He gave them so much. He showed them so much. Er hat so viel für sie getan, er hat ihnen so viel gegeben, er hat ihnen so viel gezeigt. And what was left is a life of complaining. Was übrig blieb, war ein Leben des Jammerns. I'm telling you, complaining will keep you into your own desert and will destroy you. Ich sage dir, Murren wird dich in deiner eigenen Wüste halten und dich zerstören. So you have to make a decision that complaining is not part of your life. Du musst also die Entscheidung treffen, dass das Jammern nicht zu deinem Leben gehört. Do you know what? Just think. Denk mal darüber nach. Instead of complaining for being stuck in the traffic jam because of an accident. Anstatt dich darüber zu beschweren, dass du wegen eines Unfalls im Stau stehst. Why don't you thank God that you were not the cause of the accident? Warum dankst du nicht Gott, dass du nicht die Ursache des Unfalls warst? You know, for everything that you complain about, you have another 10 reasons to thank God for. Für alles, worüber du dich beschwerst, hast du 10 weitere Gründe, Gott zu danken. Now he says in verse 11. Nun sagt er in Vers 11. All the tests they endured on the way through the wilderness well known as our symbolic picture. All die Prüfungen, die sie auf dem Weg durch die Wüste durchmachten, sind ein symbolisches Bild. And an example that provides us with a warning so that we can learn through what they experience. Und ein Beispiel, das uns eine Warnung sein soll, damit wir aus dem lernen können, was sie erlebt haben. What did they experience? Was haben sie erlebt? Destruction because they complained. Zerstörung, weil sie sich beklagten. They experienced death because of sexual immorality. Sie erlebten den Tod wegen sexueller Unmoral. So Paul is saying they're going through the wilderness was actually just a picture so that you can learn don't be like them. Paulus sagt, ihr Weg durch die Wüste war eigentlich nur ein Bild, damit ihr daraus lernen könnt. Seid nicht wie sie. Look, he's telling us, for we live in a time when the purpose of all ages past is now completing its goal within us. Er sagt uns, denn wir leben in einer Zeit, in der das Ziel aller vergangenen Zeitalter jetzt in uns vollendet wird. Jesus now lives in us, but he's also coming back soon. Jesus lebt jetzt in uns, aber er wird auch bald wiederkommen. Now, I have a question for you. Nun habe ich eine Frage an dich. Are you willing to carefully learn from these things? Bist du bereit, aus diesen Dingen sorgfältig zu lernen? Or are you ignoring these things that God showed us are so important? Oder ignorierst du diese Dinge, die Gott uns gezeigt hat und die so wichtig sind? These warnings are written here and they are very, very serious. Diese Warnungen sind hier niedergeschrieben und sie sind sehr, sehr ernst. Look what it says in verse 12. Schau, was Vers 12 sagt. So beware if you think it could never happen to you, lest your pride becomes your downfall. Hütet euch also, wenn ihr glaubt, dass es euch niemals passieren könnte, damit euer Stolz nicht zu eurem Verhängnis wird. Do you know, I am always a little nervous when people judge others when they've sinned and think they could never do that. Ich bin immer ein wenig besorgt, wenn Menschen über andere urteilen, weil sie gesündigt haben und denken, dass sie so etwas nie tun könnten. Do you know, I read this saying. Ich habe mal ein Sprichwort gelesen. That said something like this. The action that the greatest criminal has committed. Das in etwa besagt, dass die Tat, die der größte Verbrecher begangen hat, is not as bad as the potential action in you. Nicht so schlimm ist wie die mögliche Tat in dir. You know, we have to understand that an attitude of arrogance, I would never do this, is so dangerous. Wir müssen verstehen, dass eine arrogante Haltung wie ich würde das nie tun, so gefährlich ist. Because the truth is, if the grace of God is taken out from our life, you tell me what's left. Denn die Wahrheit ist, wenn die Gnade Gottes aus unserem Leben genommen wird, dann sag mir, was übrig bleibt. What's left? So let's learn from this terrible, terrible sin that they've committed. Lasst uns also von diesen schrecklichen, schrecklichen Sünden lernen, die sie begangen haben. Let's learn from this displeasing life that they've lived. Lasst uns aus diesem missfallenden Leben lernen, das sie gelebt haben. Let's stop complaining about anything. Hören wir auf, uns über irgendetwas zu beschweren. And start to live lives that truly please our God. Und fangen wir an, ein Leben zu führen, das unserem Gott wirklich gefällt. And remember. Und vergesst nicht. That we will see you tomorrow. Dass wir uns morgen wiedersehen werden.